Zigeuner ziehen wir beide durch die weite Welt. Fragen nicht nach morgen und wir bleiben, wo es uns gefällt. Singen zur Gitarre unsere Lieder von Freud und Leid. Heute sind wir hier und morgen dort. Es treibt uns immer fort zu Ort. Überall gibt es Freunde, die singen fröhlich mit. Unser Lied, das immer mit uns zieht. Wir bleiben, wo es uns gefällt, singen zur Gitarre.